are now entering Fresh Dumbledore's Büro. Fresh Dumbledore's Büro, Eingang. Komm rein, komm raus, mach dir nix aus. Das ist Fresh Dumbledore's Büro, Eingang. Fresh Dumbledore's Büro, Eingang. Komm endlich rein, Mann.